geh deinen Weg, zieh zu deinem Land. Für die Freiheit und für dein Recht. Komm mit uns, da bist du nicht allein. Wehr dich und du bist frei. Do it!